Erster, es war der Tag von Pfingsten. Alle waren zusammen an einem Ort. Zweiter, plötzlich kam ein lautes Geräusch vom Himmel. Es war wie ein starker Wind. Das ganze Haus war voll mit diesem Geräusch. Dritter, sie sahen etwas wie kleine Feuerzungen. Diese verteilten sich und setzten sich auf jeden von ihnen. Vierter, alle wurden voll mit dem Heiligen Geist. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Der Geist gab ihnen die Worte. Fünfter, in Jerusalem wohnten Juden. Sie waren fromme Männer aus allen Ländern. Sechster, als die Leute das Geräusch hörten, kamen viele zusammen. Sie waren überrascht, weil jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden hörte. Siebter, alle waren erstaunt und fragten, sind diese Leute nicht aus Galiläa? Achter, wie können wir sie in unserer eigenen Sprache hören? In der Sprache, in der wir geboren sind? Neunter, wir sind aus Parthien, Medien, Elam, Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und Asien. Zehnter, wir sind aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und Libyen bei Kyrene. Einige von uns leben in Rom. Elfter, wir sind Juden und Menschen, die zum jüdischen Glauben gekommen sind. Wir sind aus Kreta und Arabien. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Zwölfter, alle waren erstaunt und wussten nicht, was das bedeutet. Sie fragten einander, was soll das sein? Dreizehnter, aber einige Leute machten sich lustig. Sie sagten, sie sind betrunken. Vierzehnter, Petrus stand mit den 11 anderen Aposteln auf. Er redete laut und sprach zu den Leuten, 15. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist erst 9 Uhr morgens. 16. Das hier ist, was der Prophet Joel gesagt hat, 17. Gott sagt, in der letzten Zeit werde ich meinen Geist auf alle Menschen geben. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Junge Männer werden Träume haben, und alte Männer werden auch Träume haben. 18. Auch auf meine Diener und Dienerinnen werde ich meinen Geist geben. Sie werden weissagen. 19. Ich werde oben im Himmel Wunder zeigen und unten auf der Erde Zeichen. Es wird Blut, Feuer und Rauch geben. 20. Die Sonne wird dunkel und der Mond wird rot wie Blut. Das passiert, bevor der große Tag des Herrn kommt. 21. Jeder, der den Namen des Herrn ruft, wird gerettet. 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth war ein Mann, den Gott zu euch gesandt hat. Gott hat durch ihn große Taten, Wunder und Zeichen getan. Ihr wisst das selbst, Rasse 23. Gott hatte das so geplant. Aber ihr habt Jesus durch böse Menschen ans Kreuz genagelt und getötet. 24. Aber Gott hat ihn wieder lebendig gemacht. Er hat den Tod besiegt. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. 25. David hat über Jesus gesagt, ich habe den Herrn immer vor Augen. Er ist an meiner rechten Seite, damit ich nicht falle. 26. Darum freut sich mein Herz, und meine Zunge jubelt. 27. Auch mein Körper wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst mich nicht im Totenreich lassen. Du wirst deinen Heiligen nicht verwesen lassen. 28. Du hast mir gezeigt, wie ich leben kann. Du wirst mich mit Freude erfüllen, wenn ich bei dir bin. 29. Brüder, ich kann euch offen sagen, David ist gestorben und begraben. Sein Grab ist noch heute bei uns. 30. David war ein Prophet. Er wusste, dass Gott ihm versprochen hatte, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen wird. 31. David sah voraus, dass Christus auferstehen wird. Er sagte, dass Christus nicht im Totenreich gelassen wird und sein Körper nicht verwest. 32. Gott hat diesen Jesus auferweckt. Das können wir alle bezeugen. 33. Jesus ist jetzt im Himmel und sitzt an der rechten Seite Gottes. Er hat den Heiligen Geist vom Vater bekommen und ihn auf uns ausgegossen. Das seht und hört ihr jetzt. 34. David ist nicht in den Himmel aufgestiegen. Aber er sagt, 35. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. 36. Das ganze Volk Israel soll sicher wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. 37. Als die Leute das hörten, waren sie sehr traurig. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir tun, Brüder? 38. Petrus sagte, ändert euer Leben. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus. Dann werden eure Sünden vergeben, und ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. 39. Denn diese Verheißung gilt euch, euren Kindern und allen Menschen in der Ferne, die der Herr unser Gott ruft. 40. Petrus sagte noch viele andere Dinge. Er bat sie dringend, lasst euch retten von diesen bösen Menschen. 41. Die Leute, die Petrus Worte annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag kamen etwa 3000 Menschen dazu. 42. Sie lernten von den Aposteln, teilten alles miteinander, aßen zusammen und beteten. 43. Alle Menschen hatten Ehrfurcht. Die Apostel taten viele Wunder und Zeichen in Jerusalem. Alle hatten große Ehrfurcht. 44. Alle, die glaubten, hielten zusammen und teilten alles, was sie hatten. 45. Sie verkauften ihre Häuser und ihren Besitz. Sie gaben das Geld an alle, die es brauchten. 46. Jeden Tag gingen sie zusammen in den Tempel. Sie aßen zusammen in ihren Häusern und freuten sich darüber. Sie waren ehrlich und aufrichtig. 47. Sie lobten Gott und waren bei allen Menschen beliebt. Der Herr fügte jeden Tag neue Menschen hinzu, die gerettet wurden.